Fit in Deutsch 1. Hören. Teil 2. Training. Du hörst Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Gespräch 1. Nur noch einen Monat und dann Ferien. Und? Was machst du? Hast du schon was vor? Ja, ich fahre mit meinen Eltern nach Italien. Nach Italien? Super. Und wie lange bleibt ihr? 10 Tage. Und was machst du? Ich bleibe zu Hause. Ich habe einen Ferienjob.